Zehntens. Seewesen und Seekrieg. Für das See- und Flottenwesen zuständig sein. Rem navalem administrare. Eine Seestadt. Oppidum maritimum. Ein Kapitän. Magister navis. Praefectus navis. Triracus. Ein Hafen mit hoher Frequenz. Portus Celebrimus. Den Bau eines Schiffes leiten. Edificanda in navi praesse. Ein Schiff ausrüsten. Navem ordnare. Navem instruere. Ein Schiff mit Verdeck. Navis constrata. Gegensatz, navis aperta. Schiffe mit halber Bemannung. Navis semiplenae. Lecke, baufällige Schiffe. Navis quasi. Das Meer beherrschen. Mare tenere. Vom Lande abstoßen. Navem a terra moliri. Navem a terra solvere. Die Ankerlichten abfahren. Ancoras tollere. Navem solvere. Navis solvere. Solvere ohne Objekt. Intransitiv. In See stechen, unter Segel gehen. Vela in altum terre. Aus dem Hafen auslaufen. Den Hafen verlassen. E portus solvere. Vor Anker gehen. Das Schiff vor Anker legen. In ancoris consistere. Ad ancoras consistere. Navem constiture. Navis constiture. Die Schiffe liegen vor Anker. Navis ad ancoras diligatis sunt. Irgendwo hinsteuern. Cursum tenere aliquo. Denselben Kurs beibehalten. Eundem cursum tenere. Mit Mühe wieder den rechten Kurs gewinnen. Eigere Kurs zum Korrigere. Eine Fahrtstrecke zurücklegen. Kurs zum Konfigere. Stark rudern. Nauem remis concitare. Remis contendere. Das Rudern einstellen. Sostenere remos. Inhibere remos. Das Ruder führen. Steuermann sein, am Steuer stehen. Gubernacula tenere. Ad gubernacula sedere. Unter Segel gehen. Vela pandre. Vela venti stare. Das Schiff vor den Wind legen. Ad it und aliquis flatus ostenditur vela dare. Mit vollen Segeln. Plenissimis ventis. Unter der Küste segeln. Oram legere. Litus praeter vehi. Die Segel einziehen. Vela contrarre. Das Land erreichen. Terra mattingere. In den Hafen einlaufen. In portum in vehi. Ex alto in vehi. Ein Schiff wohlbehalten in den Hafen bringen. Navem salvam in portu conlocare. Ein Schiff landet. Navis appellitur. Mit einer Flotte in landen. Classem appellere ad. Soldaten ans Land setzen. Milites in terram exponere. Einen anderen Landungsplatz suchen. Alium accessum petere. Stranden. In litto secchi. Auf eine Insel verschlagen werden. Ad insulam deferri. Ad insulam dici. Eine Flotte, ein Schiff zum Gefecht klar machen. Klassen expediere. Nauem expediere. Ein Schiff in den Grund bohren. Nauem deprimere. Ein Schiff entern. In nauem transgendere.